Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nöcklein besteckt, schlupf unter die Deck. Auch früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Auch früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.